Nach dem ersten Teil der Reise sah ich auf die ganze Natur. Es gab Pflanzen und Vögel und Steine und dann gab es Sand und Hügel und Klang. Das erste, was ich traf, war eine Fliege mit Gesumm und der Himmel war wolkenlos. Die Hitze war heiß und der Boden ausgedörrt und die Luft war voller Geräusch. Ich kam durch die Wüste auf einem Pferd und einen Arm, fühlte mich gut, war sonst Regen gewohnt. In der Wüste vergisst du niemals deinen Namen, weil da niemand ist, der vor Schmerzen dich verschont. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Zwei Tage in der Wüstensonne, meine Haut verfärbte sich rot. Nach drei Tagen, als der Wüstenspaß begann, sah ein Flussbett ich, das war tot. Und die Story, die erzählt wird von dem Fluss, der mich umspült, macht mich traurig, als sei ich tot. Du siehst, ich kam durch die Wüste auf einem Pferd ohne Arm, fühlte mich gut, war uns Regen gewohnt. In der Wüste vergisst du niemals deinen Namen, weil da niemand ist, der vor Schmerzen dich verschont. Tage entließ in Freiheit ich das Pferd, weil die Wüste zu einem See war. Es gab Pflanzen und Vögel und Steine und dann gab es Sand und Hügel und Klang. Der Ozean ist nur Wüste mit viel Leben darin und von oben perfekt getarnt. Unter den Städten ein Herz aus Erde es hat, doch die Menschen geben ihre Liebe nicht hin. Du siehst, ich kam durch die Wüste auf einem Pferd ohne Namen, fühlte mich gut, war im Frieden gewohnt. In der Wüste vergisst du niemals deinen Namen, weil da niemand ist, der vor Schmerzen dich verschont. La, la, la, la, la, la, la, la, la.